wieder liegst du wieder bei mir. Und wieder hab ich das Gefühl, ich könnte dich wieder verlieren. Denn mein Kopf macht keine Pause, ich verliere mich hier. Und wieder erfinde ich Szenarien, die niemals passieren. Wieder streit dich in meinem Kopf, alles reißt sich kurz und klein. Wieder schleicht sich bei mir ein, dass ich denk, bald ist es vorbei. Doch ich geh den Weg mit dir und es geht weiter nur zu zweit. Und ich bin dankbar, denn ich weiß, ich muss das alles nicht allein. Ja, du meinst zwar, ich bin stark, doch ich schmeiß es weg für Gras. Der Planet dreht sich leise und ich leide wieder Qualen. Hab wieder angefangen zu kiffen, red mir ein, es wär normal. Doch ich flüchte nicht vor Stress, sondern vor meinem Potenzial. Ich denk mir meine Fähigkeiten, sie verlassen mich, scheiße. Ich werd es nicht schaffen, mein fucking neues Album zu schreiben. Es ist so viel passiert, will drüber reden, doch mich fickt die Wut, was mecker ich? Ich ein tolles Leben, mir geht's richtig gut, doch wieder denke ich, ich renn im Nebel auf die Klippe zu. Mein Herz war rein, auf einmal fall ich jedes Mal durch Jindo June. In mir ist gerade jeden Tag November, jeden Tag prasselt der kalte, raue Regen an mein Fenster. Und ich zünde eine Kerze an, es duftet nach Vanille und sie spendet mir Licht. Auch wenn ich mir oft denk, ich wär gefangen, heut brennt sie für mich und für dich. Es wird alles gut, immer wieder beschwere ich mich. Alles gut, andere haben es viel schwerer als ich. Alles gut, weißer Rauch in der Nerven. Aua, wieder in die Backe gebissen. Sag mir, bist du ihr gewachsen, der Macht des Gewissens? Was für Burnout, Bro, darüber lach ich inzwischen. Ich werd krank von dem Drang, was hinterlassen zu müssen. Meine Stimme, ne Waffe, Gefühle sind das Einzige, das wir nicht kontrollieren können. Und doch bestimmen sie alles, es hat sich so viel angestaut. Ich lieg auf Koks im Krankenhaus. Wie lange es wohl noch dauert, bis ich check, es kann vorbei sein in einem Wimpernschlag. Manchmal denk ich bald, ich bin dem Ende der Geschichte nah. Ich hasse diesen Text, aber ich mach das für mich, um irgendwie klarzukommen. Ohne Rap wär ich gefickt. Ich bin der Einzige, der seine eigenen Lieder nicht versteht. Ich will nicht mit dir reden, niemals, lieber will ich gehen. Ich weiß nicht zu schätzen, weiß nicht, wie es um mich steht. Ich zahl mit Mucke meine Miete, was für ein Riesenprivileg. Irgendwie ist da eine Wut, die ich nicht kenn. Doch ich geh auf die Bühne, spiel vor Hunderten von Fans. Irgendwie ist momentan in mir jeden Tag November. Jeden Tag prasselt der kalte, raue Regen an mein Fenster. Und ich zünde eine Kerze an, es duftet nach Vanille und sie spendet mir Licht. Auch wenn ich mir oft denk, ich wär gefangen, heut brennt sie für mich und für dich. Es wird alles gut, immer wieder beschwere ich mich. Alles gut, andere haben